Abschnitt 7 aus In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise. In der Geisterstunde. Das Waldlachen. Teil 1. Niemand sagte ein Wort, nachdem das Lisabettle verschwunden war. Wir hatten bemerkt, dass Tante Julians Augen feucht geworden waren, obwohl seit diesem Jugenderlebnis ein halbes Jahrhundert vergangen sein mochte. Der Oberst, der sich neben sie gesetzt hatte, reichte ihr still die Hand. Der Professor blies tiefsinnig den Rauch seiner Zigarre in kleinen Ringen vor sich hin. Der Hausherr lag zurückgelehnt in seinem Schaukelstuhl mit geschlossenen Augen. Ich hatte ihn in Verdacht, dass er sich, ungläubig wie er war, während der rührenden kleinen Geschichte in Schlaf geschaukelt habe und sich jetzt wieder ermunterte, wie der Müller, wenn die Mühle plötzlich stillsteht. Endlich aber erhob sich der Hausarzt der Familie, ein feiner, noch jugendlicher Mann, dessen Gattin mit der Hausfrau intim befreundet war, und sagte lächelnd, »Die Stunde, wo die Geister erscheinen, ist längst verstrichen. Es ist hohe Zeit, unseren freundlichen Wirten gute Nacht zu sagen.« Das letzte Wort über diese wundersamen Phänomene wird ohnehin wohl schwerlich, solange die Welt steht, gesprochen werden. Wir anderen schickten uns gleichfalls zum Aufbruch an. Die Hausfrau aber blieb sitzen und sagte, »Wir lassen Sie noch nicht fort, lieber Sanitätsrat. Nach so wundersamen Geschichten ist ja doch noch nicht so bald an Schlaf zu denken, und Sie wollen uns auch nur entwischen, weil jetzt die Reihe an Ihnen wäre, uns gruseln zu machen.« Da Sie aber wahrscheinlich so spukfest sind wie mein Mann und nie etwas mit dem Zwischenreich zu tun gehabt haben, möchten Sie nun um das Pfand herumkommen. Nein, erst Farbe bekannt, ehe wir auseinandergehen. Sie verkennen mich durchaus, versetzte der Arzt gutmütig lachend. Es war mir wirklich um Ihre Nachtruhe zu tun, für die ich als Ihr Leibarzt verantwortlich bin. Denn zu erzählen hätte ich wohl etwas, an dessen Wahrheit ich nicht im geringsten zweifle, da meine Quelle die zuverlässigste ist. Nur müsste ich Ihre Geduld noch eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, und da es schon lange eins geschlagen hat. So mag es auch noch zwei schlagen, fiel die junge Schwester der Hausfrau ein. Ich bin oft noch später von einem langweiligen Ball nach Hause gekommen, ohne Erbarmen mit meiner lieben Schwester, die die Ballmutter gespielt hatte. Erst aber will ich noch einmal die Gläser füllen, und dann hat der Herr Sanitätsrat das Wort. Vorausgesetzt, sagte dieser, dass die Frau Sanitätsrätin ihre Erlaubnis gibt, denn es ist eigentlich ihre Geschichte. Wir beide gehen auf ein Pfand, versetzte die anmutige Frau mit einem leichten Erröten. Wenn du nichts hinzuflunkerst, will ich dir gern das Wort lassen. Nun denn, fuhr ihr Mann fort, so will ich die Geschichte zum Besten geben, deren Wahrheit durch zweier Zeugenmund bestätigt wird. Es ist eigentlich nur halb eine Gespenstergeschichte, zur anderen Hälfte eine Liebesgeschichte, mit der ich mich aber möglichst kurz fassen werde, da sie nicht in das Programm gehört. Also, ich war eben ein absolvierter Doktor der Medizin, 27 Jahre alt, Assistent in der städtischen Klinik, nebenher unpraktischer Arzt, denn ich hatte es nur erst zu einem einzigen eigenen Patienten gebracht, einem alten Hypochonder, bei dessen eingebildeten Krankheiten es keiner meiner älteren Kollegen lange ausgehalten hatte. Auch den war ich für eine Weile losgeworden, und da es ein heißer Sommer war und ich durch den anstrengenden Dienst im Krankenhause ziemlich erschöpft, drang mein guter Geheimrat selbst darauf, dass ich ein paar Tage ausspannen sollte. Nun hatte ich, als ich mein Jahr abdiente, Freundschaft geschlossen mit einem trefflichen Kameraden, einem jungen Gutsbesitzer, mit dem ich auch hernach, wenn ihn Geschäfte in die Stadt führten, immer zusammengekommen war, da uns beiden daran lag, einander nicht fremd zu werden. Oft genug hatte er mich dringend zu einem Besuch auf seinem Gut eingeladen, das er nach dem Tode des Vaters selbstständig bewirtschaftete, noch unvermählt, da ihm, wie er sagte, die Gesellschaft seiner Mama und einer kleinen Schwester vollauf genüge. An diesen Freund schrieb ich, ob er mich für ein paar Tage gebrauchen könne. Umgehend kam die herzlichste Einladung zurück. Und an demselben Nachmittage saß ich auch schon auf der Eisenbahn, die mich bis nah ans Gebirge führte. Ein Wägelchen wartete auf mich an der Station, da ich noch eine kleine Stunde bis zu dem Gut meines Freundes zu fahren hatte. Als ich vor der Haustür ausstieg, kam mir nur die Mama entgegen, entschuldigte den Sohn, dass er mich nicht selbst empfing, er sei plötzlich in ein entlegenes Vorwerk abgerufen worden. In einer Stunde aber spätestens werde er zurück sein. Einstweilen solle ich mir es auf meinem Zimmer bequem machen. Das Haus war ein ehemaliges herrschaftliches Landschlösschen und mit allen behaglichen Einrichtungen der neueren Zeit versehen, so dass ich mir schon überlegte, wie hübsch es wäre, hier einen ganzen Sommer zubringen zu dürfen. Da ich aber höchstens eine Woche Urlaub hatte, gedachte ich, die Zeit bestens zu benutzen und stieg, nachdem ich ein wenig Toilette gemacht, die breite Treppe hinunter, mich draußen umzusehen. Das Gut lag in einer lachenden Hügellandschaft, am Ende eines langgestreckten Dorfes, dessen Häuser und Gehöfte weit umher zerstreut waren. An der anderen Seite, nach der die Fenster der Wohnzimmer gingen, schloss sich ein Blumengarten an, durch den man in einen kleinen, umzäunten Park gelangte. Trat man dann aus dem Parkgitter wieder heraus, so öffnete sich der Blick auf ein von einzelnen Felsen überragtes Waldtal, das den Eingang in das höhere Bergland bildete. Nun überraschte mich, als ich den Weg dahin einschlug, schon aus der Ferne der Anblick zweier mächtiger Bäume, zwischen denen hindurch der Fußpfad in das Tal hineinführte. Sie standen wie riesige Wächter am Tor der geheimnisvollen Waldeinsamkeit. Und da die Sonne sich schon zum Rande der gegenüberliegenden Hügel gesenkt hatte, waren nur ihre dicht belaubten Wipfel rötlich angestrahlt. Das war so herrlich anzuschauen, dass ich stehen blieb und die Augen daran weidete. Auf einmal aber hörte ich einen seltsamen Schall, der nirgend anders als aus eben jenen abendroten Wipfeln herkommen konnte. Ein helles, melodisches Lachen, wie aus einer übermütigen Menschenkehle. Gleich darauf ein antwortendes Gelächter in etwas tieferer Tonart und dann, fern aus dem Talgrunde zurückhallend, die beiden Stimmen von einem rein erklingenden Echo wiederholt. Man konnte bei der tiefen Stille, die über der weiten Landschaft lag, nichts Lieblicheres sich denken, und wenn die alten Fabelzeiten nicht längst vergangen gewesen wären, hätte ich schwören mögen, zwei Dryaden säßen in den Baumkronen versteckt und forderten den Widerhall zu einer kleinen Abendunterhaltung heraus. Nachdem das wunderliche Konzert ein Weilchen mit allerlei Variationen fortgedauert hatte, ging ich endlich dicht an die beiden Bäume heran, in denen ich jetzt zwei Ahorne erkannte. Doch kurzsichtig wie ich war, und da ich meine Brille zu Hause gelassen hatte, war mir es unmöglich zu erspähen, ob etwa Dorfkinder droben säßen und sich auf diese Weise belustigten. Es blieb auch alles mäuschenstill, als ich unten zwischen den Stämmen Posto gefasst hatte. Kein Laub bewegte sich, kein Ast knickte, die Wipfel standen stumm und harmlos in der Abendsonne und nur ein paar Vögel schwirrten durch die Zweige. Als ich dann aber von dieser verzauberten Stelle weg in die sich zusammenschließende Waldschlucht hineinwanderte, noch nicht 50 Schritte war ich gegangen, da tönte mir wieder das Lachen nach. Erst die eine, dann die andere Stimme etwas leiser, aber sie schienen mir jetzt einen spottenden Klang zu haben, und auch das Echo antwortete wie ein schadenfrohes Kichern. Wo das herkam, erkannte ich deutlich. Aus den hohen Fichten ragte eine breite, glatte Felswand empor, auf deren oberem Rande ein Kapellchen stand. Von dieser schroffen Fläche musste der Schall zurückspringen, so rein und artikuliert, dass jeder halbe Ton deutlich zu vernehmen war. Eben sann ich darüber nach, wie ich es anstellen sollte, dem rätselhaften Spiel auf die Spur zu kommen, da fing in der Kapelle oben ein Glöckchen zu läuten an, und sofort verstummte das Lachen in den Ahornwipfeln, und auch ein Widerhall des Geläuts ließ sich nicht hören. Ich hatte mich auf einen Baumstumpf gesetzt und genoss in vollen Zügen die erquickende Dämmerung und den frischen Waldgeruch um mich her. Als ich endlich aufbrach und den Rückweg nach dem Gutshause einschlug, war das Gold von den Gipfeln weggeschwunden. Nichts regte sich mehr als eine Waldtaube, die bei meiner Annäherung in die Zweige hinaufflog. Mein Freund kam mir schon am Eingang des Parks entgegen. Wir freuten uns des Wiedersehens und hatten hunderterlei zu fragen und zu antworten. Er führte mich sogleich in den Gartensaal, wo der Abendtisch gedeckt war und die Mama uns erwartete. Doch ehe wir uns setzten, tat sich eine Seitentür auf und ein schlankes, blondhaariges Mädchen trat herein, lief auf die alte Dame zu, sie zu umarmen, nickte meinem Freunde zu und machte mir mit einem nicht gerade freundlichen Blick einen etwas linkischen Knicks. »Wie du wieder aussiehst, Frenzel«, sagte ihr Bruder. »Musst du denn immer herumtollen? Ich habe nämlich die Ehre«, wandte er sich zu mir, »dir meine kleine Schwester Franziska, genannt Frenzel, vorzustellen, deren Erziehung hier in der Wildnis, trotz der Bemühungen der Mama und des Herrn Schullehrers, leider ziemlich vernachlässigt wird. Ein Fräulein, das im nächsten Monat 17 wird, sollte wenigstens ein bisschen Toilette machen, ehe es sich zu Tische setzt.« Das Mädchen rumpfte den roten Mund, fuhr sich mit den Händen über das volle Haar, aus dem sich allerdings ein paar Strähnchen verzettelt hatten, und setzte sich, ohne ein Wort zu sagen, auf den Stuhl neben der Mutter. Zur anderen Seite nahm ihr Bruder Platz, so dass ich ihr gerade gegenüber zu sitzen kam. »Ich werde mich nicht unterstehen, dies junge Gesicht zu beschreiben. Meine Frau droht mir schon mit dem Finger. Sie kann es nicht leiden, dass ich diese Liebesgeschichte ausführlich berichte, aus einer seltsamen Eifersucht auf ein liebenswürdiges Mädchen, das damals nichts vor ihr voraus hatte als die Jugend. Also, um es kurz zu machen, obwohl das Fräulein während des Abendessens den Mund nur öffnete, um einen sehr gesunden ländlichen Appetit zu stillen, den fremden Gast keines Blickes würdigte, ja eher eine gewisse Abneigung gegen ihn zur Schau trug, erschien sie mir doch mit jeder Minute reizender. Und als wir aufstanden, war ich nicht im Zweifel darüber, dass ich mich bis über die Ohren in das trutzige Kind verliebt hatte. Das alte, von frischblütigen Seelen bezweifelte Wunder von Blitz und Schlag hatte sich wieder einmal ereignet. Der frische Brand wurde nun vollends lichterloh angeschürt, als mein Freund sein Schwesterchen aufforderte, etwas zu singen, damit unser Gast dich doch nicht für taubstumm hält. Sie zuckte wieder mit einer unnachahmlich reizenden Trotzgebärde die Achseln, setzte sich aber gehorsam ans Klavier und sang mit einer klaren, noch etwas scharfen Stimme, die fast wie eine Knabenstimme klang, erst ein paar schöne, schwermütige Volkslieder, dann von Schubert und Schumann gerade meine Lieblingsstücke, mit so echt musikalischem Verständnis, dass ich nur meinerseits vor Entzücken verstummte und kaum ein schales Kompliment zu stammeln vermochte, als sie vom Flügel aufstand, die Mutter küsste, dem Bruder und mir gute Nacht zunickte und das Zimmer verließ. Wir haben das Glück, in dem hiesigen Schullehrer einen ungewöhnlich begabten und gebildeten Mann zu besitzen, sagte die Mama, als ich ihr nach Frenzels Verschwinden meine Bewunderung ausdrückte. Hier auf dem Lande wäre ich sehr in Verlegenheit gewesen, dem Mädchen zu den notdürftigsten Schulkenntnissen zu verhelfen, ohne diesen trefflichen Mann, der sie vom 9. Jahre an zugleich mit seinem 2 Jahre jüngeren Sohn unterrichtet hat. Zu allem anderen ist er auch ein talentierter Musikus. Und hätte längst eine bessere Stellung an einer städtischen Schule gefunden, wäre ihm und vor allem seiner kränklichen Frau die Gegend hier nicht so lieb geworden, zumal er auch seinen einzigen Sohn, der ein armer Krüppel ist, in der Stadt nicht so gut aufgehoben und vor Kränkungen durch rohe Kameraden geschützt wüsste. Was Frenzel an neueren Sprachen und weiblichen Fertigkeiten sonst noch zu lernen hat, kann ich ihr beibringen und brauche das Kind doch nicht von mir zu lassen, um sie der oberflächlichen Abrichtung in einem Pensionat auszusetzen. Als auch die Mama sich zurückgezogen hatte und ich noch mit dem Freunde in der Nachtkühle auf der Terrasse am Hause rauchend auf und ab ging, war ich in meiner verworrenen Stimmung so einsilbig, dass es meinem Gefährten auffiel und er mich endlich fragte, ob mich ein plötzliches Unwohlsein angewandelt habe. »Ein plötzliches Wohlsein«, erwiderte ich und verhehlte nicht, welch tiefen Eindruck seine Schwester auf mich gemacht hatte. »Die Frenzel«, lachte er. »Nun, das gestehe ich. Ich hätte nicht geglaubt, dass irgendjemand sie schon für voll nehmen könnte. Sie ist ja noch weder Fisch noch Fleisch, kein richtiger Backfisch mehr und noch lange kein Weib. So eine Dorfgassenbübin, die in Wald und Feld herumstreift, auf den Ackerpferden zum Heumachen hinausreitet und, wie du heute gesehen hast, nicht einmal so viel Eitelkeit besitzt, vor einem eleganten jungen Stadtherrn sich ihres verwahrlosten Anzugs zu schämen. Du wirst diese Anwandlung morgen früh ausgeschlafen haben, oder ich müsste geradezu an Hexerei glauben.« »An die glaube ich auch«, sagte ich, »aber nicht an eine rasche Entzauberung. Es scheine überhaupt in dieser Gegend nicht ganz geheuer zu sein. Allerlei Geister spuckten in der Luft, und hohe Bäume ließen menschliche Laute erschallen.« Und nun erzählte ich, was ich am Abend bei den Ahornbäumen belauscht hatte. Da lachte mein Freund noch herzlicher und fragte endlich, »Hast du es auch zu hören bekommen, gleich zur Bewillkommnung, unser famoses Waldlachen, das schon manchem arglosen Wanderer unheimlich gewesen ist?« »Ja, damit hat es eine eigene Bewandtnis, und ich glaube, der Sache auf die Spur gekommen zu sein, hüte mich aber, es auszuplaudern. Mit solchen Waldgeistern ist nicht zu spaßen, sie spielen einem einen Schabernack, wenn man sie verrät. Nun, wenn du eine Zeit lang hier bleibst, kommst du vielleicht noch selbst dahinter. Dann wirst du mitlachen können. Aber nicht wahr, so grauslich es ist, es klingt ganz artig, wenn das Echo den beiden Geisterstimmen der Bäume antwortet. Nur sage um Gottes Willen meiner Mama nichts davon. Die würde sich am Ende doch fürchten und ließe wohl gar die schönen Bäume umhauen, um dem Unwesen ein Ende zu machen. Ich wurde nicht klug daraus, ob der Freund das alles ernst meinte oder mich zum Besten hatte. Es lag mir auch nichts daran. Eine ganz andere, noch weit zauberhaftere Stimme lag mir im Ohr. Selbst mitten in der Nacht, als ich einmal aufwachte, ließ sie mich lange nicht wieder einschlafen. Am anderen Morgen bekam ich das Mädchen nicht, wie ich gehofft hatte, beim Frühstück zu Gesicht. Sie sei schon seit einer Stunde im Walde, sich Erdbeeren zu ihrer Milch zu suchen, sagte die Mama. Der Bruder nahm mich dann in Beschlag, mir seinen Hof zu zeigen, Scheunen und Ställe, Brennerei und Vorwerk, nichts wurde mir erlassen. »Es interessiert dich nur mäßig«, sagte er lächelnd, »aber es ist eine gesunde Abwechslung, und zumal gegen das Gespenstersehen und sentimentale Anwandlungen sehr wirksam.« Der gute Junge täuschte sich gründlich. Hinter jeder Hecke, Scheunentür oder Zaunplanke hoffte ich, die Gestalt des Mädchens auftauchen zu sehen, und wurde immer verdrossener, je eifriger ihr Bruder, den meine Versunkenheit belustigte, in mich hineinsprach. Als wir gegen Mittag unsere weitläufige Inspektion beendet hatten, trennte ich mich von ihm. »Ich wolle mir noch einmal das Dorf betrachten«, sagte ich, »das ich gestern in raschem Trabe durchfahren hatte.« Eigentlich lockte mich nur der Kirchturm am anderen Ende. Neben dem, kalkulierte ich, wird die Schule liegen. In der Schule wird der Lehrer wohnen, und bei dem Lehrer steckt am Ende seine Schülerin. Richtig, ich hatte mich nicht verrechnet. Auf halbem Wege nach der Kirche kam mir die lange Vergebensgesuchte entgegen, aber nicht allein. Eine wunderliche Gestalt schleppte sich neben ihr hin, ein Knabe von etwa 15 Jahren, der ohne die Hilfe zweier Krücken auf seinen ungleichen, missgestalteten Füßen sich nicht hätte forthelfen können. Sein Rücken war etwas gekrümmt, die Brust eingesunken, und auf den ersten Blick war es kläglich, wie er zwischen den hölzernen Stützen sich hin und her schwank. Wenn man aber sein Gesicht betrachtete, verlor sich der herzbeklemmende Eindruck. Es war ein sehr hübsches Gesicht, mit regelmäßigen Zügen, sanften und doch feurigen Augen und einer hohen Stirn, über die das braune Haar, er trug keine Mütze, in einem dichten Büschel herabfiel. Auch lächelte er zu etwas, das seine Begleiterin zu ihm sagte. Das stand ihm besonders gut, denn er hatte einen wohlgebildeten, bei aller Jugend schon energischen und charaktervollen Mund und doch wieder eine kindliche Harmlosigkeit des Ausdrucks, die sehr liebenswürdig erschien. Auch sah es nicht danach aus, als ob sein Gebrechen ihm besonders hinderlich sei. Auf seinen Krücken kam er so flink von der Stelle, dass er mit dem raschen Fräulein ohne Mühe Schritt hielt. Nur, dass der harte Klang der beiden hölzernen Stützen auf dem festen Steindamm der Dorfstraße beständig daran erinnerte, dass den kleinen Mann nicht zwei gesunde Füße trugen. Als ich mich dem ungleichen Paar näherte, denn das Mädchen schritt wie eine blonde junge Diana neben dem armen Krüppel her und überragte ihn um eine volle Kopflänge, merkte ich, dass ich beiden ungelegen kam. Fräulein Frenzel nahm eine ernste Miene an, der Knabe runzelte die Stirn und schoss mir einen feindseligen Blick zu, und beide wollten mit einem unwirschen Gruß an mir vorbei. Ich ließ mich aber nicht abschrecken, schloss mich ihnen an und begann eine kleine Konversation, deren Kosten ich freilich fast allein zu tragen hatte. Von dem Mädchen, das mir heute bei hellem Sonnenschein noch weit besser gefiel, erfuhr ich nur, dass sie eben eine Klavierstunde gehabt und mit ihrem Begleiter vierhändig gespielt habe. Er spiel aber weit besser als sie, was er errötend bestritt. Wo sie sonst seit dem frühen Morgen gesteckt hatten, konnte ich nicht erfahren, so gern ich's für ein andermal mir zunutz gemacht hätte. So langten wir bei der Gartenpforte an, wo sich der Knabe, Friedel war sein Name, verabschiedete obwohl Frenzel ihn mit einzutreten bat. Ich erhielt noch einen unfreundlichen Blick von ihm, den ich mir nicht zu deuten wusste, da ich der Meinung war, mich sehr liebenswürdig gegen ihn betragen zu haben. Auch das Fräulein fuhr fort, mich mit schnöder Kälte zu behandeln. Vergebens zersann ich mich, wodurch ich mir ihre Ungnade zugezogen haben mochte. Fast sah es nach einer Verschwörung des jungen Paares aus, mir den Aufenthalt hier zu verleiden. Aber so leicht ist ein verliebter junger Geck, der sich einiger persönlicher Vorzüge bewusst ist, nicht einzuschüchtern. Ich kehrte also bei Tisch meine besten Seiten heraus, war witzig, gemütvoll, tiefsinnig und, was schon mein Beruf mit sich brachte, von reinstem Mitgefühl für die leidende Menschheit erfüllt. Kurz, ein solcher Mustermensch, dass es mir nicht schwer wurde, die gute Mama zu erobern. Bei dem Töchterchen blieb alles verlorene Liebesmüh. Gleich nach Tische verschwand sie wieder. Sie mache jetzt ihre Aufgabe für den Lehrer und übersetze dann ein Kapitel aus den Promessi Sposi, da sie bei der Mutter auch Italienisch angefangen habe. Länger als 2 Stunden aber halte sie's im Zimmer nicht aus. Dann müsse man sie ihre Wege gehen lassen. Ich hätte mich gern zum Begleiter auf diesen Wegen angeboten. Als ich aber später nachfragte, wo das Fräulein geblieben, wusste es niemand zu sagen. So blieb mir nichts übrig, als auf gut Glück ihr nachzugehen. Ich fand aber nirgends ihre Spur und lief mich umsonst müde. Ärgerlich war ich auch. Kein Wunder also, dass mir in meiner aufgeregten Stimmung, als ich gegen Sonnenuntergang wieder zu den Ahornbäumen gelangte und das geisterhafte Lachduett gerade wie gestern aus ihren Wipfeln herabtönte, dieses Waldlachen wie ein persönlicher Hohn und Spott erklang, dem ich um jeden Preis ein Ende machen müsse. Diesmal hatte ich meine Brille nicht vergessen. Ich schritt dicht an die Stämme heran und spähte scharf zu den vielfältigen Wipfeln hinauf. Da sah ich nun allerdings, dass in jedem eine menschliche Gestalt versteckt saß, aber die Zweige verschränkten sich so dicht, das Laubwerk war so üppig, an ein Erkennen der Spottvögel war nicht zu denken. Auch schwiegen sie mäuschenstill, sobald ich mich genähert hatte, natürlich, um sich durch ihre Stimmen nicht zu verraten. Ich wusste nun wenigstens, dass es bei dem Spuk mit rechten Dingen zuging. Was kümmerte mich's, welche Dorfbuben sich den Spaß machten, der ja in der Tat sehr lieblich klang. Als ich mich aber eben entfernen wollte, bemerkte ich etwas, das mich plötzlich über die Personen dieser Komödie aufklärte. Im hohen Grase zu Füßen des einen Baumes lagen 2 Krücken, die keinem andern als dem Lehrerssohn gehören konnten. Was zu glauben? Saß wirklich in dem Wipfel gegenüber die Gutsherrntochter, ein bald 17-jähriges Fräulein, das Schumann und Schubert mit der entzückendsten Empfindung sang und die Promessi Sposi übersetzte? Ich konnte nach allem, was ich gesehen, nicht daran zweifeln. Warum mir diese Entdeckung eine so fatale Empfindung erregte, darüber wurde ich mir nicht klar. Was war am Ende daran auszusetzen, dass ein sonst wohlerzogenes Fräulein die Passion hatte, auf hohe Bäume zu klettern und droben lachend den Widerhall herauszufordern? Keine Gouvernante war ja bei der Hand, ein Ärgernis daran zu nehmen, und auch die Intimität mit ihrem Schulkameraden, der die Knabenschuhe noch nicht ausgetreten hatte, konnte ihr nicht verdacht werden. Und doch, für den Humor, der daran lag, dass sich diese junge Dame wie eine wilde Katze in die Wipfel verstieg und dort ihr übermütiges Lachduett anstimmte, fehlte mir der Sinn. Vielleicht nur darum, weil ich meine Tonkünste verlernt hatte und darauf verzichten musste, nachzusteigen und ihr droben meine Liebeserklärung zu machen. Ich nahm mir vor, beim Abendessen sie geradezu darauf anzureden. Dazu kam es aber nicht. Ein bittender Blick, den sie mir zuwarf, als ich von dem Waldtal und den beiden Baumriesen am Eingang anfing, erinnerte mich, dass die Mama nicht eingeweiht war. Auch hiernach kam es zu keiner Erklärung. Gleich nach dem Essen, unter dem Vorwand, dass sie noch etwas zu arbeiten habe, sagte das Fräulein gute Nacht und ließ sich auch durch die Bitte des Bruders, noch etwas zu singen, nicht zurückhalten. Diesmal aber bekam ich wenigstens eine Hand und ein freundliches Kopfnicken. Als ich dann mit meinem Freunde wieder allein war, sagte ich ihm sogleich, ich wisse jetzt, was es mit dem mysteriösen Waldlachen für eine Bewandtnis habe. Ob er aber ganz damit einverstanden sei, seine Schwester, doch schon ein erwachsenes Fräulein, mit einem halbwüchsigen Burschen so herumzigeunern zu lassen?« Der Bruder lachte. »Ich glaube gar, du bist auf den armen Krüppel eifersüchtig«, sagte er. »Nein, sei ohne Sorge. Sie sind seit ihren Kinderjahren aneinander gewöhnt, und da der Friedel auf ebener Erde mit keinen Altersgenossen in die Wette laufen kann, hat er sich früh im Klettern geübt und es bald so weit gebracht, dass es mit jedem Eichkätzel aufnehmen kann.« Das hat Franzels Ehrgeiz geweckt. Schleppkleider trägt sie auch jetzt noch nicht, und da es eine gesunde gymnastische Übung ist, habe ich sie gern gewähren lassen. Die Mama aber ist ängstlich und würde es nie zugeben, dass ihre Tochter so halsbrecherische Künste treibt. Darum haben wir es vor ihr geheim gehalten. Du aber wirst wahrscheinlich jetzt begriffen haben, weshalb ich gestern deine überschwänglichen Äußerungen nicht ernst nahm. Ein Mädel, das noch so kindische Passionen hat, wirst du dir selbst nicht als Gegenstand einer ernstlichen Anbetung vorstellen können. »Oh, doch«, versetzt ich, »es ist ja dafür gesorgt, dass die Bäume, auf die junge Mädchen klettern, nicht in den Himmel wachsen. Ich getraute mir, es ihr auf ebener Erde so behaglich zu machen, obwohl ich keine glänzende Partie bin, dass sie auch in der Stadt das Lachen nicht verlernen sollte. Nur unter einer Bedingung, die freilich hier nicht zutrifft, dass sie sich nur halb so viel aus mir machte, wie ich aus ihr.« »Und warum wolltest du daran verzweifeln?« fragte er dagegen. »Ich erzählte ihm, wie abweisend sie mich behandelt habe. Ich sei gründlich überzeugt, dass ich ihr unangenehm sei, dass sie mich je eher, je lieber wieder abreisen sehen möchte.« Das wollte er nicht Wort haben. Es sei eben ein wunderliches Mädel, aus dem er manchmal selbst nicht klug werden könne. Doch was mich betreffe, wolle er sie nächster Tage ausforschen. Sollte ich mit meinem Verdacht wirklich recht haben, so sei mir freilich nicht zu helfen, wenigstens fürs Erste nicht, obwohl er für die Zukunft mir nicht alle Hoffnung nehmen wolle. Denn mich zum Schwager zu haben, sei ihm ein sehr freundlicher Gedanke. Nun, so vergingen ein paar Tage. In meinem äußeren Verhältnis zu dem Mädchen, das ich mehr und mehr all meiner Gedanken bemächtigte, änderte sich nichts. Sie vermied es unverhohlen, mit mir allein zu sein, lehnte meine Begleitung auf ihren Morgenspaziergängen ab, begnügte sich, wenn ich sie sonst ins Gespräch ziehen wollte, mit so kurzen Antworten, als es die gesellige Artigkeit irgend zuließ, und war besonders unhold zu mir, wenn ich ihr in Gesellschaft mit ihrem lahmen Gespielen begegnete. Schon von Weitem sah ich, wie das offene Gesicht des armen Jungen sich verfinsterte, sobald er mich anblickte. Er kniff dann die Augen ein, wie um einen verhassten Anblick zu vermeiden, und wenn ich ihn anredete, bekam ich kaum eine Antwort. Da ich nun merkte, dass ich mir die geringe Gunst des Fräuleins vollends verscherzen würde, wenn ich mich als Dritten im Bunde aufdrängte, schlug ich gleich einen Seitenweg ein, sobald ich den klappernden Ton der Krücken auf dem Pflaster nur von fern vernahm. Das Duett in den Ahornwipfeln war verstummt. Das Paar schien für sein Weitlachen sich eine entlegenere Stelle gesucht zu haben, selbst mit Verzicht auf das Echo, nur um mir auszuweichen. Dass ich daher statt meines früheren Mitleids zuletzt einen förmlichen Hass auf den Lehrerssohn warf, da ich meinen begünstigten Rivalen in ihm sehen musste, war zwar nicht gerade christlich, aber gewiss sehr menschlich. Mein Freund, der ohnehin als eifriger Landwirt gerade in dieser Jahreszeit nur bei den Mahlzeiten zu Hause war, schien sich um den Zustand meines Herzens nicht eben Sorge zu machen. Ich dachte schon, er habe sein Versprechen, das wilde Schwesterchen um meinetwillen ins Gebet zu nehmen, völlig vergessen und war zu stolz, ihn daran zu erinnern. Da nahm er mich eines Abends in unserer gewöhnlichen Rauch- und Plauderstunde unter den Arm und führte mich zu einer entfernten Bank im Garten. Hier fing er nun in einiger Verlegenheit an, mir über den Erfolg seiner diplomatischen Mission Bericht zu erstatten. Er habe doch leider recht behalten. Das Mädel sei noch so kindisch, dass es nicht vernünftig mit sich reden lasse. So viel zwar habe sie eingestanden, eine Abneigung gegen meine Person empfinde sie nicht. Ich sei gewiss, was man sich gewöhnlich unter einem braven Menschen und angenehmen Gesellschafter vorstelle. Aber eben, dass ich mich so geflissentlich um sie bemühe, sei ihr im höchsten Grade widerwärtig. »Du musst nicht denken, Hubert«, habe sie gesagt, »ich sei noch ein so dummes Kind, dass ich nicht gemerkt hätte, dein Freund habe Gefallen an mir, so wenig ich ihm entgegengekommen bin. Er soll sich aber nur all solche Gedanken aus dem Sinn schlagen, denn zu einer Kurmacherei, einer Flirtation, wie sie unter so müßigen Menschen auf dem Lande vorzukommen pflegt, habe ich nicht die geringste Lust. Und was Ernsthafteres ist erst recht nicht zu denken. »Warum nicht?« habe er gefragt. Und da sie rot geworden und ihm eine Weile ausgewichen sei, habe er endlich seine ganze brüderliche Autorität eingesetzt. Aber so hart er sie angefahren, einschüchtern habe sie sich nicht lassen. Vielmehr endlich rundheraus erklärt, sie werde das dem Friedel nie und nimmer antun, einen Mann zu heiraten, der sie von hier fortnehme. Sie wisse, dass der arme Junge dann ganz verlassen dastehen und vor Kummer und Entbehrung zugrunde gehen würde, denn er habe auf der Welt keine andere Lebensfreude als den Umgang mit ihr, und sie würde sich als die gottloseste Egoistin erscheinen, wenn sie ihn allein ließe, um für sich selbst irgendein Glück zu gewinnen. Er habe diese Antwort anfangs als eine überspannte Backfischlaune behandelt, dann aber, da er ihren Ernst gesehen, sie aufs Gewissen gefragt, ob sie am Ende in Friedel verliebt sei. Dann wäre es seine Pflicht, dem ärgerlichen Verhältnis ein Ende zu machen. »Nein«, habe sie ganz ruhig erwidert, »ein solcher Gedanke ist mir nie gekommen. Er ist mir immer wie ein jüngerer Bruder gewesen und wird es immer bleiben. Aber wenn du sein feines Gemüt kenntest und was an schönen und klugen Gedanken in ihm lebt, würdest du begreifen, dass ich seine Gesellschaft nicht gegen die irgendeines anderen Menschen vertauschen möchte. Und wäre es ein noch so verliebter und liebenswürdiger Ehemann, der einen geraden Rücken und keine verkrüppelten Füße hätte? Und wenn dein Freund es wirklich gut mit mir meint, soll er sich weiter keine Mühe geben, denn Friedel kann ihn nicht leiden und gönnt ihm nicht all das, was er an äußeren Gaben vor ihm voraus hat. Nun ja, er ist eifersüchtig, obwohl er keinen Grund dazu hat, aber es steht auch zu viel für ihn auf dem Spiel.« Das war nun alles so unzweideutig. Ich musste einsehen, das Klügste sei, die Partie sofort verloren zu geben. Ich konnte mir es freilich nicht versagen, meinen Freund auf die Gefahr hinzuweisen, die ich auch ohne selbstische Nebengedanken in dem Verhältnis des jugendlichen Paars erblickte. Man wisse, dass gerade eine körperliche Missbildung das Heranreifen eines jungen Menschen beschleunigt und dass seine Gefühle für das Mädchen, das sich ihm schwesterlich zuneigte, nicht lange die mittlere Temperatur brüderlicher Liebe behalten würde, wenn sie sich überhaupt noch darauf beschränkten, war mir klar. Auch Hubert musste das zugeben und erklärte, Frenzels wegen werde er darauf denken, in irgendeiner nicht auffälligen Weise Wandel zu schaffen, ehe es zu spät sei. Für mich blieb freilich nichts anderes übrig, als mich eilig zu entfernen und zu sehen, ob durch eine Luftveränderung das Fieber noch zu heilen wäre. Also schützte ich am anderen Morgen einen dringenden Notruf meiner Patienten vor, die mich nicht länger entbehren könnten. Eine dreistere Notlüge habe ich nie über die Lippen gebracht, denn selbst wenn mein einziger Patient in den letzten Zügen gelegen hätte, wäre ich nicht von hier gewichen, hätte mir das geliebte Mädchen nur einen Schimmer von Hoffnung gelassen. Die Art aber, wie sie mir mit sichtlicher Erleichterung in dankbarer Herzlichkeit beim Abschiede die Hand drückte, zerstörte die letzte Illusion, dass ich ihr je etwas anderes sein könne als ein Störenfried. So kehrte ich in die Stadt zu meinem anstrengenden Beruf zurück. Ich hatte gehofft, gegenüber der traurigen Wirklichkeit, mit der ich täglich zu tun hatte, würde sich die Erinnerung an das eben Erlebte wie ein Sommernachtstraum verflüchtigen. Die Hoffnung sollte nicht in Erfüllung gehen. Doch war dafür gesorgt, dass mir keine Zeit blieb, lyrische Allotria zu treiben. In der Klinik herrschten epidemische Krankheiten, die mir vollauf zu tun gaben. Auch blieb mein Hypochonder nicht mein einziger Privatpatient. So kam ich nicht in Versuchung, den zerrissenen Faden wieder anzuknüpfen. Und da auch Hubert keine Muße zu Briefen hatten, blieb es zwischen Stadt und Land den Winter über still. Da, zu Anfang des folgenden Jahres, überraschte mich eine Epistel des Freundes, der mich wegen meines Verstummens ausschalt, Grüße der Mama bestellte, an die eine neue Einladung geknüpft war, und ungefähr so schloss: »Denke dir, was sich vor einer Woche hier zugetragen hat. Das Waldlachen hat ein Ende mit Schrecken genommen. Frenzels Spiel- und Studiengefährte hat eines Abends sich dazu aufgelegt gefühlt, wieder einmal seinen Baum zu erklettern, der mit seinen maigrünen Blättern ihn anlockte. Seine Glieder waren auch während der winterlichen Ruhe nicht ungelenk geworden, so dass er den Wipfel wie sonst erreichte. Meiner Schwester sah ihn von unten zu und hörte noch, wie er oben ganz munter die bekannten Lachtöne anstimmte. Auf einmal gäb's einen schrillen Misston. Einer der Zweige, die dem lahmen Vogel zum Stützpunkt diente, muss in dem harten Winter abgestorben sein, knickte plötzlich ein, und der arme Bursch taumelte von seinem hohen Sitz so unglücklich kopfüber durch die lichten Äste, dass er nirgends einen Halt fand und am Fuß des Baumes ächzend mit verzerrtem Gesicht hinstürzte. Er sei schon am nächsten Tage seinen innerlichen Verletzungen erlegen. Das klägliche Ereignis aber habe auf das Gemüt seiner jungen Freundin einen so furchtbaren Eindruck gemacht, dass sie sich zuerst ganz fassungslos gebärdet habe, darauf aber in einen starrsüchtigen Zustand versunken sei, der die Mutter aufs Höchste ängstigte, da alles liebevolle Einwirken der ihrigen nicht den geringsten Eindruck auf sie machte. Sie sitze halbe Tage lang wie an allen Sinnen gelähmt und raffe sich endlich nur auf, um im Felde Blumen zu pflücken und jeden Abend einen Kranz auf das Grab des unglücklichen Knaben niederzulegen. Die Nachricht ergriff mich ganz eigen. Ich gestehe ehrlich, dass im ersten Augenblick ein selbstisches Gefühl überwog. Das Hindernis, das zwischen mir und meinen Herzenswünschen gestanden, war aus dem Weg geräumt. Bald aber stellte sich mir das Bild des armen Verunglückten und des so entsetzlich getroffenen Mädchens in seiner jammervollen Erstarrung so lebhaft vor die Seele, dass ich noch denselben Abend einen langen Brief an sie schrieb, in welchem ich alle hier so naheliegenden Trostgründe beiseite ließ und nur vorbrachte, was Beraubten einzig und allein wohltut, wie groß ihr Verlust sei und wie ich selbst, so fremd ich gewesen, die Liebenswürdigkeit ihres jungen Freundes vollauf zu schätzen gewusst hätte. In seinem nächsten Brief teilte mir der Bruder mit, seine Schwester sei über den Brief in Tränen ausgebrochen, da sie sonst mit heißen, trockenen Augen herumgehe, vielleicht, wenn ich nun selbst käme? Aber ich hütete mich wohl, dem Wink zu folgen. Darüber schlief auch der Briefwechsel wieder ein. Der Sommer verging. Gegen den Herbst kam eine kurze Botschaft meines Freundes, die Mama habe sich entschlossen, mit Frenzel, die sich ein wenig beruhigt habe, doch immer noch anderen Lebensfreuden unzugänglich sei, den nächsten Winter in der Stadt zuzubringen. Es sei für ein junges Mädchen unter allen Umständen, wie vielmehr unter diesen besonderen, notwendig, sich in geselligen Kreisen bewegen zu lernen. In der Stadt wollten sie bei der uralten Großmutter, die zwar an ihren Lehnstuhl gebannt, aber noch völlig geistesfrisch war, ihre Wohnung nehmen und hofften, auch mich dort wiederzusehen. Ich will mich kurz fassen. Was nun folgte, ist ja auch bekannt und ging ohne Geisterintervention mit rechten Dingen zu. Meine heimlich Geliebte kam. Eine andere, als ich sie verlassen. Ernster, schlanker, mit einer stillen, sanften Freundlichkeit gegen mich, die all meine Hoffnungen belebte. Nun, und am Ende des Winters, nachdem sie hinlänglich Gelegenheit gehabt, meine guten und schlechten Seiten gegeneinander abzuwägen, entschloss sie sich dann doch, auf alle Gefahr, es mit mir zu wagen. Ein Entschluss, den zu bereuen sie nun 10 Jahre Zeit gehabt hat. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im Juni 2025.